The Rights mit My Babe, bluesige Nummer hier im Kompressor. Das Internet der Dinge erleichtert unseren Alltag, aber viele wissen nicht, dass sie sich da regelrechte Cyberwaffen ins Haus holen. Online steuerbare Kameras, kluge Kühlschränke, WLAN, Waschmaschinen, ist ja längst weit verbreitet alles, wird dann auch gerne von Kriminellen gehackt, um mit ihnen zum Beispiel Angriffe gegen Webseiten oder Blogs zu starten. Ganz aktuell ist der Journalist und Sicherheitsexperte Brian Krebs Opfer so eines massiven Angriffs geworden. Sein Blog wird jetzt tatsächlich von Google geschützt und am Laufen gehalten. Am Telefon ist Friedemann Ebelt vom Verein Digital Courage, der Tipps zur digitalen Selbstverteidigung gibt. Ich grüße Sie. Hallo. Herr Ebelt, ist dieser Fall Brian Krebs ein Beispiel, dass wir viel zu sorglos mit unseren internetverbundenen Geräten umgehen? Grundsätzlich ja, es ist natürlich ein Sonderfall. Also Brian Krebs ist Sicherheitsexperte und er hat mit seiner Website und mit seiner Arbeit Leute auch ins Gefängnis gebracht, die Angriffe verkaufen. Also es gibt da Kriminelle, die verkaufen die Dienstleistungen, andere Webseiten anzugreifen und kaputt zu machen. Krebs klärt sowas auf und hat eben Leute ins Gefängnis gebracht. Das heißt, der Angriff gegen Krebs war, so wie es jetzt aussieht, eine Racheaktion. Und da haben im Prinzip Kriminelle massenweise automatisiert Computer gesteuert und angewiesen, seine Seite mit Daten vollzuwerfen, bis die Seite nicht mehr funktioniert. Also ein Angriff mit Botnet-Systemen, das richtet sich, Sie sagen, das ist ein Sonderfall, der Herr Krebs, aber kann das nicht dem Normalbürger auch passieren? Absolut, grundsätzlich ja, weil das Internet der Dinge bedeutet erstmal, wir haben viel, viel mehr vernetzte Computer in Kameras, Heizungen, Fernseher, Toaster, Sie haben da einiges genannt. Und das Entscheidende ist, dass diese Computer aus der Ferne steuerbar sind. Das heißt, im Notfall heißt das, in unseren eigenen vier Wänden haben wir auf einmal technische Augen, Ohren und Hände, die mithören, die können zuschauen und die können ungewollte Dinge tun. Und das Problem ist, diese Computer lassen sich nicht nur von Menschen steuern, sondern eben auch von anderen Computern. Aber geht es dann immer nur um Angriffe gegen möglicherweise Webseiten oder kann es auch passieren, dass einer einfach meine Waschmaschine programmiert und die eine Überschwemmung verursacht? Genau, die Gefahren, die dann daraus folgen, die sind mannigfaltig. Also das eine sind diese Frontalangriffe, da ist natürlich dann jemand wie Brian Krebs gefährdet da als andere Menschen. Grundsätzlich verlieren wir aber auch einfach die Hoheit über die Geräte. Ja? Das heißt, wir können gesteuert werden, sei es jetzt von Menschen, die das absichtlich kriminellerweise tun, aber auch einfach durch Unternehmen. Also wir geraten an Abhängigkeiten. Ja, was ist, wenn der Toaster nur noch toastet, wenn ich mein Smart-Küchen-Abo bezahle? Und das kann ich aber nur bezahlen, wenn ich einen Facebook-Account habe und so weiter. Nun ist ja eigentlich zum Beispiel der WLAN-Router normalerweise passwortgeschützt. Müssten doch die anderen Geräte auch sein. Sind sie auch. Allerdings gibt es oft Hintertüren. Das heißt, Kriminelle können sich eben mit technischem Verständnis dann Zugriff darauf verschaffen. Und ein weiteres großes Problem ist, dass diese Geräte erstmal in einem Standard-Konfigurations-Setup ausgeliefert werden und da sind Standardpasswörter drin. Das heißt, wenn ich das Passwort der Heizung oder meiner Webcam nicht ändere, dann ist es ein leichtes, darauf zugreifen zu können. Und gerade für Webcams oder auch noch andere Geräte des Internets der Dinge gibt es sogar Suchmaschinen. Das heißt, Kriminelle können nach Orten sortiert zum Beispiel solche Geräte suchen, die nicht geschützt sind. Also das wäre auf jeden Fall ein Thema für die Hersteller, ihre Geräte sicherer zu machen. Aber ist es vor allem natürlich auch ein Thema für uns Nutzer? Wie können wir uns denn konkret verteidigen dagegen? Also wir bei Digital Courage nennen das dann digitale Selbstverteidigung. Und das beginnt mit dem ersten Schritt, überlegen, will ich mich abhängig vom Internet machen? Das Internet kann ausfallen, es gibt Angriffe und in jedem Fall gebe ich persönliche Daten preis. Also muss es sein, dass meine Waschmaschine oder was auch immer im Netz hängt oder brauche ich das gar nicht? Das Zweite ist, dass ich natürlich gucke, welche Geräte kaufe ich. Ich informiere mich vorher und konfiguriere die Geräte dann entsprechend. Das heißt, die Sicherheitseinstellungen, die möglich sind, muss ich dann natürlich auch nutzen. Und grundsätzlich hilft nur kritisch bleiben und sich mit den Dingen beschäftigen und dranbleiben. Aber müsste ich nicht eigentlich Hacken in der Schule lernen, damit ich mich gegen Angriffe wappnen kann? Absolut. Also das ist das, was wir grundsätzlich brauchen. Lawrence Lessig, Internetpionier, hat mal gesagt, Code is Law. Also die Programmiersprache ist das Gesetz. Und das heißt, Programmiersprachen sind im Grunde so wichtig wie Englisch zu können und Französisch zu können. Die Jugend muss programmieren können und die muss sich auch mit Hardware auskennen. Das ist total wichtig, ja. Nehmen wir mit für den Kompressor. Vielen Dank, Friedemann Ebelt vom Verein Digital Courage, der auf seiner Webseite unter anderem die Hilfe zur digitalen Selbsthilfe gibt.